Nicht nur für Sportler ist mentale Stärke ein wesentlicher Faktor für den Erfolg. Nur wer gewinnen will und sich dies auch eingesteht, wird in der Lage sein, den maximalen Erfolg zu erreichen. Eine positive Selbstsuggestion, die sich in dem Satz »Ich bin ein guter Verhandler« ausdrückt, kann Ihnen helfen, Ihre Verhandlungsergebnisse deutlich zu verbessern. Um den Satz wirksam zu machen, wiederholen Sie ihn immer wieder. Stellen Sie sich vor den Spiegel und sagen Sie mit Überzeugung »Ich bin ein guter Verhandler«. Zeigen Sie dabei auf sich. Dann zeigen Sie auf Ihr Spiegelbild und sagen ihm »Du bist ein guter Verhandler«. Wenn Sie das mit Überzeugung rüberbringen, wird es wirken. Jetzt werden Sie aktiv. Okay, dann fangen wir mit einer Inventur an. Nehmen Sie sich bitte ein Blatt Papier und schreiben Sie auf. Was macht Ihnen beim Verhandeln besonderen Spaß? Und was macht Ihnen beim Verhandeln eher ein komisches Gefühl? Was genau ist es? Schreiben Sie es auf. Und als nächstes, um Ihre Lernziele für dieses Audioseminar und für den Workshop zu definieren und um Ihre Fortschritte zu erkennen, machen Sie sich bitte noch eine Liste. Tragen Sie folgende Punkte in einer Spalte auf der linken Seite ein. Vorbereitung, Aufbau der Beziehung, Argumentation, Konzessionen machen, mit Widerständen und Einwänden umgehen, zum Abschluss kommen. Geben Sie sich für jeden Satz eine Schulnote. 1 sehr gut bis 6 ungenügend. Wiederholen Sie diese Selbsteinschätzung nach dem ersten Anhören dieses Audioseminars und immer wieder, wenn Sie einen konkreten Punkt bearbeitet haben. Okay, es gibt sicher viele Gründe, warum wir in Verhandlungen nicht immer optimal abschneiden. Manchmal liegt es am Werkzeug. Davon finden Sie hier im Audioseminar jede Menge. Manchmal liegt es am Zeitdruck. Daran sollten Sie arbeiten. Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen, wenn es um Verhandlungen geht. Vermeiden Sie Ad-hoc-Veranstaltungen, so mal eben auf dem Flur. Lassen Sie sich nicht auf dem Flur in eine Verhandlung über Ressourcen für ein Team oder den Urlaub ein. Sie können dabei nur verlieren. Vieles liegt jedoch in uns selbst und es ist wichtig, es zu erkennen. Nehmen Sie sich einen Punkt, der Sie ärgert und arbeiten Sie daran, bewusst und dauerhaft, damit Sie Ihre Ziele besser erreichen. Legen Sie jedoch nicht den Fokus darauf, möglichst schnell alle Schwächen auszumerzen, sondern versuchen Sie, Ihre Stärken weiter herauszuarbeiten. Dadurch werden die Schwächen von alleine kleiner. Unser Mitbewohner, Sie erinnern sich, hat einen gewichtigen Anteil, wenn wir uns in Verhandlungen mit dem zweitbesten Ergebnis zufrieden geben. Er lässt uns zurückstecken, kleinmütig sein und nimmt uns den Mut für eine offensive Forderung. Weisen Sie Ihren inneren Schweinehund mutig in die Schranken, indem Sie sich klare Ziele für die Entwicklung Ihrer Verhandlungspersönlichkeit setzen und daran arbeiten. Wenn Sie nicht in den Lauf einer Pistole schauen, während Sie verhandeln, brauchen Sie keine Angst zu haben. Es ist jedoch so, wenn Sie das tun, was Sie immer getan haben, werden Sie in der Zukunft immer schlechtere Ergebnisse verhandeln. Denken Sie daran, in jeder Verhandlung können Sie etwas Neues lernen. Achten Sie darauf, wie Ihre Gesprächspartnerin reagiert, wie Ihre eigenen Kollegen im Team sich an der Verhandlung beteiligen. Picken Sie sich heraus, was erfolgreich ist und wovon Sie annehmen, dass Sie damit Erfolg haben können. Und dann probieren Sie es bei nächster Gelegenheit aus. Wenn im Freundeskreis jemand regelmäßig und sehr erfolgreich verhandelt, fragen Sie nach dem Erfolgsrezept. Und in Filmen finden Sie immer wieder gute Anregungen für erfolgreiches Verhandeln. Seien Sie aufmerksam. Bleiben Sie lerngierig. Suchen Sie sich 1 bis 2 Punkte heraus und arbeiten Sie daran. Und wenn Sie konkret üben wollen, dann kommen Sie in meinen Workshop.